Abschnitt 1 aus Miniaturen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Monika Hinrichs-Meyer. Miniaturen von Karl Hauptmann. Fischer Hinrichs. Natürlich gibt es Menschen, die darüber lachen und die meinen, wenn sie sagen 19., nun gar 20. Jahrhundert, aber darauf will ich mich nicht weiter einlassen. Der Mensch, um den es sich handelt, sang immer ein altes Lied, ein altes schottisches, wunderbares Lied aus dem Volke. O Gin, my love, where yon red rose that grows upon the castle war, and I myself a drop of dew down on that red rose I would fare. O my love's bunny, bunny, bunny, my love's bunny and fair to see. Whene'er I look on her wilfert face, she looks and smiles again to me. Er hatte es in seiner Jugend einmal in einer Rauschnacht beim Fischfang von einem fremden Fischer singen hören. Er sang das Lied mit rauer, wehmütiger Stimme, wenn er in seiner alten, niedrigen, reinlichen Fischerhütte dazu seinen Brummbass strich. Er, Hinrichs, und sein Brummbass und seine Hühner und seine Schafe und sein Hund lebten zusammen. Er war noch nicht alt, er hatte noch nicht einmal das Schwabenalter lange hinter sich. Seine Augen waren noch ganz jung und mutig, nur gingen sie fortwährend innen um. Das gab etwas in dem Blick, was wie Weisheit wirkte. Und dann hatten seine Bewegungen unsägliche Ruhe und seine Züge waren wie eine Maske so stillgestellt. Man konnte gar nicht sehen, dass er einmal lachte. Er, Hinrichs, der immer das Lied sang, das doch gerade klang, als wenn es jemand mit heimlicher Liebe sänge, sehnsüchtig, voll Inbrunst. Aber auch wenn er das Lied sang und dazu den Brummbass strich und sein zottiger Gefährte, der auf dem Seehundsfell vor der Bettstatt geschnarcht hatte, heimlich einen Winsellaut mit hineinmischte, dann stand das Gesicht still. Der lange, hagere Hinrichs gab eine reine Kirchenfigur ab. Man hätte ihn unter die musizierenden Engel versetzen können, so eine Strenge und Versunkenheit stellte er dar. Mit solcher Weite und Tiefe erfüllte der raue, wehmütige Gesang das kleine Fischergehäuse. Der bartlose Mund öffnete sich weit und eindringlich quoll es heraus und wetteiferte an Schwermut mit der mächtigen, breiten Zitterstimme des Basses, den er mit harter Hand in Schwingungen brachte, auf und nieder. Er sang dann wirklich seine ganze Seele aus, der lange, hagere Hinrichs. O Gin, my love, where yon red rose that grows upon the castle war, and I myself a drop of dew down on that red rose I would fare. Niemand hörte es im Häuschen. Die Hütte war leer und lag ganz einsam. Nur noch die schlafenden Hühner im Stalle hörten zu. Und die alten Balken sprangen manchmal dazu, wenn der Heide- und Marschwind ums Rohrdach fuhr, der dann auch eine Weile zuhörte und sich vollsog mit jenem Klange aus der Seele und dem Brummbass, um es den einsamen 12 Langohrschafen, die draußen in Nacht und Schnee angepflöckt waren, zuzutragen. Und wenn der junge Pfarrer auf einem harten Sturmgang durch die Dünen zu einem Sterbenden dort draußen an der entlegenen Hütte Hinrichs vorbei musste, da hörte er wohl auch zu und es schauerte ihn fast. Aber er wusste gleich, dass es Hinrichs war, der seinen Brummbass strich und eine Nachtstunde sich seltsam vertrieb. Hinrichs lebte nämlich seit mehr als 20 Jahren allein. Er hatte die Hütte von der Mutter geerbt. Nun saß er drin. In der Stube lag ein Seehundsfell vor dem Tische, der klein und braun getüncht war. Und ein Seehundsfell lag vor seiner Bettstatt. Er hatte manchen Seehund draußen auf den Sanddünen erlegt. Das verstand er. In den hellen Sommertagen und wenn es Fischzeit war, lag er viel mit seinem Boote draußen. Die Lederstiefeln hoch an den Beinen und die Öljacke an und immer seine Pfeife aus dem Mundwinkel, sobald er nicht die Netze hereinzog, wo er sie dann einen Augenblick in die Tasche schob. Da hatte er auch das Lied vergessen. Unter seinen Fischern stand er mit breitem Stande, sah lange vor sich hin und keinen an, spie aus und sprach noch immer kein Wort. Die See ist laut, die Wogen wälzen sich heran und stürzen in Schäumen ans hiesige Ufer. Da sind die Fischer lange still. Nur wenn es etwas zu taten gibt, Hinrichs ist beim Fischzug wie eine Macht. Im Segelreffen greift er zu, dass der Windstoß ihm eher die Jacke vom Leibe risse, eher die Bramstange mit dem Tuche aus den Händen. Und wenn er selbst noch die Pfeife im Mundwinkel hat, die kneift er nur fester und bändigt die Lüfte, die das Segel noch um ihn bauschen, dass es dann fast aussehen könnte, als wenn er dabei lachte. Obwohl das nur ein flüchtiger Schein ist. Streng liegt sein Gesicht wieder im ruhigen Sinnen und sein Auge wieder in sich und in der unbegrenzten grauen Meeresferne. Das ist die Zeit, wo die Fischzüge in die Buchten drängen und alle Hände sich rühren müssen. Dann liegt der Brummbass und schläft. Dann liegt in der Hütte auch die alte eisenbeschlagene Truhe und schläft. Und der zottige Hund liegt auf der Weide bei den Langohrschafen allein und schläft. Die Heidewinde wehen leicht und die Hühner gackern einsam vor der Haustür, weil Hinrichs vor dem ersten Strahl schon hinaus ist. Auch wohl, wenn der Abendschein in den Fluten seine Triumphe wogt und funkelt und in unermesslichen Glasten das bunte Meer sich hindehnt zur sinkenden Sonnenkugel, liegt dann Hinrichs in seiner Seehundsweste unbeweglich auf der Sanddüne und hat die Hand am alten Gewehrschloss, um loszudrücken, wenn ein gutes Meertier ihn verkannt hat und auch für einen ins Abendlicht träumenden Seehund gehalten. Dann kracht der Schuss kurz abgebrochen über die Wellen. Das Feuer ist ein Augenblick. Der Rauch, kaum geboren, ist schon aufgesogen. Der Seehund reckt sich in seinem glänzenden Silberfelle und regt noch einmal sein großes, sehnsüchtiges, von der Abendsonne erfülltes Auge. Dann erhebt sich Hinrichs langsam und geht heim, den seltsamen Toten über der Schulter. Und wenn er dann am leise schlürfenden Strande in den verbleichenden Dünenhügeln bis zur Hütte geht, die Schafe herüberschreien, sobald sie seine Tritte hören, und der zottige Mino heranspringt und wedelt, kommen manchmal die rauen Laute wie von Ferne in ihm auf. Aber sie werden nicht voll, denn dann ist es Zeit, den Seehund zu häuten und die Hühner zu füttern. Und weil der Tag mühsam war, wollen die Glieder auch ruhen. Bald liegt dann Hinrichs in seiner Bettstatt lang ausgestreckt, den Kopf in Kissen vergraben, dass nur seine große Nase herausragt, und atmet tief und hörbar. Und im Bettstroh zu Füßen der alte, zottige Gefährte schnarcht, und der Brummbass zu Füßen des Bettes schläft auch. Nur wie im Traume kommen auch ihm die Klänge, die in Hinrichs aufwachten und erstarben. O gin, my love, where yon red rose that grows upon the castle war. Nur von ferne, oder klingt es nur, weil Hinrichs die Fenster aufgetan und die weite Sommernacht einströmt aus den bleichen Dünenhügeln, ein weicher Lufthauch durch die Seiten streicht, während draußen in der Ferne das Meer ruhlos ebbt und brandet. Hinrichs kennen alle weit und breit am Strande. Sie wissen alle nicht viel mit ihm zu machen. Er ist stumm und gütig. Er war einmal ein Jüngling von 20 Jahren. Er scheint es fast noch. Nur außen sind Furchen im Gesicht. Die Backen sind mager und die Zähne sind vom vielen Rauchen gelb. Seine Augen sind mutig. Aber weil er nicht lacht, können die Leute nicht wissen, was in ihm ist. Nur trauen sie ihm. Und dann im Winter, wenn er vom Dorfe fern in seiner Hütte allein ist, hören sie über die Heide manchmal sein Lied. Übrigens wussten alle im Orte, dass Hinrichs dauernd so einsam lebte aus irgendeinem Grunde, den jeder sich auf seine Weise deutete. Genau wusste es niemand. Aber das Lied musste damit auch einen Zusammenhang haben, denn seitdem das Lied in ihm aufgekommen, war er wieder zugänglicher geworden. Eine Zeit, wie er ohne Mutter war, hatte er auf seinen Kasten breitbeinig sitzend immer nur ganz in sich hineingestarrt, auch nicht einmal geraucht eine Weile. Damals, wie auch der alte Ortsgeistliche ein paar Mal bei ihm gewesen war, um ihn zu trösten, weil er dachte, wie viele dachten, dass Hinrichs noch immer um die Mutter so trauerte. Aber das kann es nicht gewesen sein, denn sonst hätte ihm nicht auf einmal das Lied Trost gegeben. Man muss sagen, er sang das Lied gleich wie andere beten. Und jetzt gar hatten ihn die Stürme längst wieder umpfiffen und sein Gesicht war wetterfrisch wie nur eines. Die Augen konnten wieder in die Weite sehen. Es war keine Trauer darin, wie man sie um Tote hat. Der Pastor im Orte war ein Junge. Der Alte war seitdem lange gestorben. Der Junge war der Sohn des Kantors, der noch jetzt drüben im Nachbardorfe seine Orgel sonntags in der kalten Winterkirche vor den versunkenen Fischersleuten brausen ließ. Der junge Pastor stand oben auf der Kanzel, ein blühender, freiredender Mann, und alle sahen zu ihm auf wie zu einem Licht. Der war gerade in den Jahren wie Hinrichs. Und unten im Gestühl saß die junge Pastorin, eine aus Hinrichs Dorfe, eine frische, wie einmal hell gewesen, wie der Seewind in Sonne, die jetzt fromm gebeugt dasaß. Und nicht nur die ganze Gemeinde war versunken in des jungen Pastors Worte, das junge Weib blickte auch oft aus dem Gebete zu ihm auf. Aber Hinrichs kam niemals zur Kirche. Er konnte die Junge nicht sehen. Er sang zu Hause sein Lied. O Gin, my love, where yon red rose that grows upon the castle war, and I myself a drop of dew down on that red rose I would fa. Er konnte die Junge nicht sehen. Er fürchtete sich wohl auch, dass ein Gedanke einmal Herr in ihm werden und das Dunkle, was ihn quälte, gegen den Pfarrherrn herausbrechen könnte, gegen den Pfarrherrn, zu dem er früher Nils gesagt, mit dem er im Kantorhause die alten Schulbänke einst heimlich bemalt und auch die ersten Fischfänge gemeinsam bestaunt hatte, und der jetzt längst wie ein Licht in der Gemeinde brannte und wie ein Licht auch im Pastorhause vor der Jungen. Hinrichs fürchtete sich, oder hat er das auch schon vergessen, wenn er jetzt zum Brummbass sein Lied sang? Niemand wusste es recht. Ende von Abschnitt 1.